Ist es möglich, Fräulein Lu, sind Sie es wirklich? Wie seltsam, bin sprachlos. Kannte sie schon, als sie noch so klein und niedlich. Jetzt sind sie schon groß. Wissen Sie noch, wie wir zwei so gerne spielten, bis uns nachts die Sterne sagten, ihr müsst jetzt nach Hause. Ist das alles schon so lange her? Oh doch, es wird, wenn's jetzt ist von mir, jetzt ist es nur ein Traum.